heute mit dem Dominik. Guten Abend und dem Martin. Ja, und der Onkel Marcel ist schon in Weihnachtsurlaub, wohlverdienterweise. Ja. Wir grüßen an dieser Stelle sehr herzlich und begrüßen euch auch zu der ganz besonderen Weihnachtsmatinee der Fanboys. Außerdem 50. Folge. Ja. Ja, also es fällt alles zusammen, was zusammenfallen kann. Erstmal allerdings, was haben wir letzte Woche falsch gemacht? Ich glaube, das kannst nur du beantworten, weil ich habe nur dein Sad Face gesehen. Ja, Sad Face. Ich habe irgendwie mal kurz den Rekorder kaputt gemacht und mittlerweile haben wir wieder funktionierendes Equipment hier. Und, aber wie hast du das nochmal gemacht? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so ausführlich erwähnen, weil das ist schon peinlich, wenn man aus Versehen das 18 Volt Netzteil an das 12 Volt Gerät anschließt. Findest du, wenn die Stecker leicht ineinander passen, findest du es gar nicht so? Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt den 18 Volt Stecker, der am Kopfhörerverstärker normalerweise dran steckt, den habe ich jetzt mit Duct Tape an den Kopfhörerverstärker dran geklebt. In Zukunft sollte das also nicht mehr Grund sein für einen Ausfall. Ah, gut. Ja. Aber es ist schon so, wenn man so ein Gerät hat und ein Netzteil ansteckt, das nicht dafür gedacht ist, dann macht es gerne mal durchbrennen. Ja, dann fliegt so eine Sicherung und dann muss man da ein bisschen... Ah, ja. Ja. Tja. Aber ja, deswegen unter anderem keine Sendung letzte Woche. Ja. Eigentlich die erste, die wir so richtig ausfallen haben lassen, die oder? Ausgefallen ist, ja. Ja. Und jetzt 50. Folge. Wahnsinn. Ja. Oh, ja. Ja, wir haben ja gar nicht, haben wir in der ersten Woche im Januar? Nee, wir haben erst in der zweiten, Also. Kalenderwoche angefangen, glaube ich. Genau, und einen Ausfall und jetzt natürlich, nächste Woche gibt es auch nichts. Ja, oder haben wir in der dritten angefangen, kann auch sein. Naja, aber 50 ist eine gute Nummer für ein Jahr. Genau, 50 ist eine ganz gute, also da kenne ich Leute, die podcasten weniger im Jahr. Ja. Ein schönen Gruß an Nikolas an der Stelle. Nee, aber die 50. Folge Fanboys wollte ich auch mal zum Anlass nehmen, mich zu bedanken, muss ich eher sagen. Also erstmal natürlich bei meinen Mitstreitern, anwesenderweise bei dir und unanwesenderweise bei Marcel, der uns seit einigen Folgen auch sehr tatkräftig unterstützt und sehr bereichernd ist, finde ich. Ja, definitiv. Und andererseits natürlich auch beim Publikum, bei den Hörern. Das Publikum! Ja. Vielen Dank. Bis hören. Und wir versuchen das so regelmäßig, wenn nicht regelmäßiger, in Zukunft weiterzumachen. Außer jetzt dann über die Feiertage, wo es ein bisschen Ausfälle gibt. Da werden wir dann hinterher nochmal das auch sagen, aber wir machen kurze Weihnachtspause bis nächstes Jahr. Ja, genau. Ist ja nicht mehr lang. Ja, ansonsten ist es diese Woche so ein bisschen Nabelschau, auch mehr als sonst. Ja. Ja. Weil wir haben so irgendwie eigene Themen, die uns irgendwie so beschäftigt haben, die letzte Woche auch, was im Endeffekt dann auch dazu geführt hat, dass ich irgendwie vor lauter Verpeiltheit, zumindest kann ich das jetzt behaupten, falsche Netzteile anstecke. Weil wir hatten ja so ein paar Releases irgendwie, was unsere Software angeht. Ja, wir haben ja schon in dem der Podcast ja noch rausgegangen, ist ja schon gesagt, dass wir Carcassonne in den App Store pushen wollten an dem Abend. Ja, richtig. Was wir auch getan haben. Richtig. Ja, also soweit voller Erfolg. Mhm. Und das hat dann auch nur bis Donnerstag gedauert, bis es dann wirklich auch live war. War es nicht Mittwoch? Nee, war Donnerstag. Das verschwimmt alles. Aber ich glaube, es war Donnerstag. Ich glaube, es war Mittwoch noch, weil ich hatte schon ein bisschen Tag Zeit zu fixen, so halbwegs, oder? Es war auf alle Fälle die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, ja, glaube ja, ich. Ja. Und dann war es live und dann war schön. Also wir haben Carcassonne Update gepusht mit den Erweiterungen, also ja, mit den ersten der Erweiterungen, die, ersten zwei, die wir so machen wollen, genau. Und zwar den Fluss und die Gastwirtshäuser und Kathedralen. Ja, der deutsche Name ist mir immer nicht so im Kopf. Gibt neue Teilchen, eine neue Figur und ein paar kleine Zusatzregeln. Genau, so weit, so gut. Wer über das irgendwie jetzt noch mehr hören wollte, der kann sich den Breakfast-Podcast von Manu anhören. Genau. Da haben wir irgendwie auch nochmal so ein bisschen mehr über Carcassonne und die Entstehungsgeschichte erzählt. Das können wir an dieser Stelle auch verlinken dann. Ja, ja, genau. Aber und dann mussten uns ein paar graue Haare wachsen. Also erstmal große Entschuldigung an alle, die in diese Bugs gelaufen sind, die leider in dieser Version noch drin waren. Ja. Und wir haben mal gedacht, wir sprechen mal ein bisschen drüber, was da so passiert ist, dass man vielleicht ein bisschen Einblick bekommt. Hinter die Kulissen. Ja. Genau. Genau, also was war so das Symptom? Ich meine, du machst ja viel Support, du kannst das Symptom am besten beschreiben. Naja, also das Symptom, wenn so ein Crashbug in so einer App drin ist, ist, dass du plötzlich ganz viele Tweets und E-Mails bekommst. mit ihr habt es kaputt gemacht, ihr habt es kaputt, ich habe gedatet, ich kann nicht mehr spielen. Und das ist dann der Punkt, wo einem plötzlich so strähnenweise die grauen Haare wachsen, die du gerade schon angesprochen hast. Es stellte sich dann raus, also da musst du natürlich irgendwie vorsichtig nachfragen und gleichzeitig halt auch die Reue und das Bedauern zeigen, dass an der Stelle angebracht ist, meines Erachtens auch. Definitiv. Aber musst halt auch vorsichtig nachfragen bei den Leuten, wie sieht's denn aus, was ist denn das für eine Konfiguration und woran kann es denn eigentlich liegen? Weil wir haben ja schon auch getestet und aber offensichtlich haben wir das nicht getestet, was da passiert und was ist da passiert. Und dann stellte sich halt mit der Zeit raus, das ist vermutlich iOS 4. Was genau, das Problem hat. Also eine Geschichte war iOS 4, also ein Problem mit iOS 4 und zwar an der Stelle auch echt ein unangenehmer Bug, den wir so jetzt nicht reproduziert bekommen haben im Vorfeld, also den musste man auch relativ schwer suchen. Hat auch damit zu tun, dass es nur eine kleine Veränderung war in Core Data, die wir noch relativ weit hinten im Projekt gemacht haben. Ja. Genau, also das ist so eine Geschichte, was da genau passiert. Also wir nutzen ja Core Data, um unsere Spielstände und so weiter zu speichern. Und an sich ist Core Data eine schöne Datenbankabstraktion. Also da kann man einfach alles reinhauen, was man so an Applikationsstate so gerne hätte. Recht komfortabel an sich. Das Problem ist, dass es ist saugefährlich, wenn man ein langlebendes Produkt hat. Ja, weil es gibt eine fiese Geschichte, wenn man immer an diesem Datenmodell, das man da hat, um das Zeug abzuspeichern, was ändert, dann kann es passieren, dass in manchen Situationen und nicht in allen das Verändern, das Updaten des Datenmodells, weil dann muss er von dem alten Zustand in den neuen, den man da verändert hat, einen Übergang finden, dass das fehlschlägt. Ja. Und also als praktisches Beispiel, du hast so dieses Datenbankmodell und da steht drin, ich habe ein Spiel gespielt, also Spiele bestehen aus Kärtchen und Situationen und was auch immer. Und dann denkst du dir halt so, für eine neue Version tun wir jetzt noch was dazu oder ändern irgendwas daran und sagen so, ja, diese Spiele, die haben jetzt irgendwie auch noch Highscores, als Beispiel. Genau. Und wenn du das machst, dann verändert sich eben dein Datenmodell und das heißt dann eben auch, dass bei einem Update Core Data migrieren muss von diesem einen Datenmodell auf das andere Datenmodell. Genau, in unserem konkreten Fall waren es natürlich so die Optionen für die Erweiterungen, die vorher nicht drin waren im Datenmodell, die hinzugekommen sind. Was kann da eigentlich so ein Problem sein? Wenn Daten hinzukommen, ist so eine Migration eigentlich einfach. Ja, das Problem war, dass an der Stelle es unter iOS 4 und zwar nur unter iOS 4 das Problem gab, dass wenn wir in diesem Modell, wenn man die Daten hinzufügt, ein Häkchen gesetzt hat, ja, so und das Häkchen optional und gleichzeitig aber auf seinen Objekten einen eigenen Accessor, was implementiert hat, was jetzt zu weit geht, dann gab es den Fall, dass wenn er das Datenmodell lädt, also er konnte komplett migrieren und das war schön, und dann hat das die Daten geladen, also wenn das erste Mal irgend so ein Spiel in Speicher genommen hat und dann konnte er nichts damit anfangen. Ja. Ja, und das war nur unter iOS 4, so unter iOS 5 war das gefixt und bei uns selber war so die Art und Weise, wie wir diesen Accessor geschrieben haben, eben erst in letzter Minute, also in ein paar Tage vor Release nochmal geändert, weil ein Standardding eigentlich. Ja? Also da ist jetzt nicht der Gedanke, dass da was kaputt geht, weil das haben wir an vielen anderen Stellen auch gemacht. Das Problem ist aber, dass dieser Optional, also dieses, wenn so ein Attribut optional ist, dass es dann in diese Probleme läuft. Ja? Und das war so der eine Absturz. Und das Problem war dann, als Symptom hatten die Leute halt so, Carcassonne startet, dann lädt der so den Zustand in den Speicher und dann macht er bumm. Ja, das heißt, es war wieder so ein Crash und Start. Ja? Ja. Und das macht graue Haare, weil total beschissene Erfahrung und tut uns wirklich leid. Haben wir auch sofort versucht, eben rauszufinden, was es genau ist, was gar nicht so leicht war, weil erstmal die Situation, also eben rauszufinden, dass es nur auf iOS 4 Geräten passiert und woran es dann genau liegt. Das ist dann so ein ganz, ganz krasser Stressmodus, weil man will natürlich möglichst schnell reagieren. Man hat eh so eine Situation, dass nur durch einen App Store eine gewisse Roundtrip-Zeit hat. Es gibt inzwischen ja diese Option, dass man dann ein beschleunigtes Zulassungsverfahren, hätte ich es fast genannt. Also diese Option mit dem Expedited Review heißt das ja so im App Store. Die gibt's ja schon länger. Die gab's ja früher so per E-Mail. Da gab es so eine E-Mail-Adresse, die konnte man anschreiben, wenn man Probleme hat, wenn alles brennt. Und dann bekam man Antwort und seit, weiß nicht, seit einem halben Jahr oder so, oder vielleicht schon länger, wahrscheinlich schon länger, haben sie da so ein Formular für. Ja, aber selbst dann weiß man ja nicht genau, ob es durchgewunken wird. Und man will natürlich trotzdem auch alle diese Crashes gefunden haben. Mhm. Und das ist ja wieder ein Problem der Einschätzung, weil wer kriegt in dem kurzen Zeitraum, den man dann anlegen will, um möglichst schnell zu reagieren, ja nur eine begrenzte Testzeit hin und man kann eigentlich nur die Fälle abchecken und muss irgendwie ganz ruhig in sich gehen, nicht hyperventilieren und einfach mal irgendwas schnell fix, oh, geht jetzt schnell raus, sondern halt wirklich da noch ein bisschen drauf gucken, sich ein bisschen Zeit nehmen und wir waren alle irgendwie unter Vollstrom, auch das war echt hart an der Stelle. Haben wir aber da gemacht und haben auch den Crash dann komplett beseitigt. War auch gut, dass wir noch ein bisschen länger drauf geguckt haben, weil sowas Ähnliches haben wir auch an ein, zwei anderen Stellen gemacht, des Datenmodells, die nicht so oft benutzt werden. Und dieser Crash passiert erst dann, wenn dieses Objekt, das man dann braucht, wirklich geladen wird aus der Datenbank und benutzt. Ja, das wäre dann gewesen, wenn wir das schnell gemacht hätten, wäre dann die Geschichte gewesen, wenn du die Highscores aufmachst, macht's bumm. Na super. Okay, aber den gefunden, alles schön. Und dann kam irgendwann am Abend desselben Tages, also wo man schon wenigstens das Gefühl hatte, okay, wir haben das jetzt wieder im Griff und man kann am nächsten Morgen nochmal drüber schlafen und ruhig durchatmen, das Ding zumindest an Apple schicken, kam dann irgendwie so um 6 Uhr kamen ganz komische Fehler auch von iOS 5 Geräten, die auch einfach komplett abgestürzt sind und wo das Ding nicht mehr hochgekommen ist. Und dann war irgendwie so totale Verwirrung angesagt. Also das Feedback, das dann kam per E-Mail und per Twitter ist, ich habe jetzt In-Apps gekauft, In-App-Purchase gekauft und seitdem stürzt es ab. Genau, ist und natürlich die grandiose Experience, also das ist schon auch so. Also das ist so wirklich super GAU. Ja. Und spätestens da hat man dann nach einer Farbe gesucht, die die Haare noch annehmen können, wenn sie schon weiß sind. Wahrscheinlich so transparent oder so und ganz ausfallen. Das war dann wirklich, also da waren wir sowieso alle schon auf dem Zahnfleisch und dann kam das auch noch. Ja. Und dann haben wir da, aber also das war wirklich eine Herausforderung herauszufinden, woran das jetzt lag, weil wir konnten das nicht reproduzieren. Definitiv, wir haben die Situation nicht gehabt, wir mussten da echt so langsam durch den Code, der irgendwas mit Kaufen, mit den In-App-Purchases zu tun hat, durchgehen und haben dann im Endeffekt einen Weg gefunden, das Symptom zu reproduzieren, indem wir in unserem Code so geschraubt haben, dass genau diese Situation Crash on Start durch Kaufcode passieren kann. Und haben das dann ins Blaue hinein gefixt, ja, also weil man hat ja die Daten nicht, man muss ja so, also das ist ja alles so gesandboxed, du kommst ja nur an das Zeug ran bei den Leuten, was du auch ausgibst auf der Konsole. Ja, das ist so das Einzige, wenn du jemand hast, bei dem es auftritt, kannst du entweder den Crashlog finden und dann weißt du halt ungefähr, wo er denn abstürzt, aber das kann auch mehr oder weniger nah an dem eigentlichen Crash sein. Oder du kannst halt noch rausfinden, was der auf seiner Konsole gelockt hat, was im Endeffekt eben nur so eine laufende Textausgabe ist, die jedes Programm machen kann, wo man nicht viel reinschreiben will als Programm, weil da sollten nur sinnvolle und schwer wegende Sachen drin sein. Also muss man sich vorher überlegen, dass man da was reinschreibt in Momenten, wo ein Problem auftritt. Und das macht man eigentlich nur dann, wenn man denkt, da könnte ein Problem auftreten. Und das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also hatten wir die Informationen nicht. Also haben wir dann das hinbekommen, dass genau dieser Fehler reproduziert wurde und haben das dann gefixt auch noch. Und das war so die zweite Geschichte. Und was ist da jetzt eigentlich unsere Arbeitshypothese? Also ich glaube, unsere Arbeitshypothese sind die AGBs, oder? Unsere Arbeitshypothese ist iTunes Match, zu dem wir später auch noch kommen, in dem Fall, weil Apple hat dann genau an dem Donnerstagabend iTunes Match in Deutschland an den Start gebracht, was dann wiederum dazu geführt hat, dass wenn man einen In-App-Kauf machen wollte, erstmal die AGBs akzeptieren musste, die neuen. Das heißt, der Kaufprozess wurde so umgeleitet, dass aus dem Programm, aus Carcassonne raus, erstmal die AGBs akzeptiert werden mussten und dann wieder zurück in die App gesprungen wurde. Ja. Kann man natürlich ganz schwer testen. Das kann man sich ganz schwer testen, weil in dem Sandbox-Geschichte passiert sowas nicht. Also man hat ja, wenn man diese Dienste von Apple implementiert, also wie In-App oder auch Game Center, hat man eine spezielle Umgebung, die nennen die Sandbox, in der so eine abgespeckte Version von der realen Welt passiert. Und da ist eben auch das Problem, die abgespeckte Version beinhaltet nicht seltsames Verhalten in Sonderfällen. Und das seltsame Verhalten in diesem Sonderfall war, dass da ein Kauf vorbeikommt, der keinen Inhalt hatte, warum auch immer. Ja, ob das jetzt dadurch ausgelöst wurde, dass wir dann auch noch ab und zu abgestürzt sind durch die Geschichte, dass wir von der App hin und her wechseln, oder ob das an sich passiert ist durch die iTunes-Match-Geschichte und mit dem AGB. Die Geschichte ist die, bei dem Kauf hast du also die In-App-Käufe laufen so, dass du einen Eingangskorb hast im Endeffekt, den du als Programm abfragen kannst, so eine Eingangswarteschlange, und da sind alle Käufe, die so getätigt worden sind, kommen da vorbei. Und die musst du dann verarbeiten und dann sagt er dir, okay, das wurde schon mal gekauft. Und gerade wenn es außerhalb passiert ist, also mit diesen AGBs, ist es so gewesen, du hast es bist dann im iTunes Store gewesen auf deinem Device und hast da die Meldung bekommen, willst du das wirklich kaufen, und noch okay und noch fertig gemacht, und dann kommst du zurück. Dann kriegen wir die Meldung, ja, über diese Eingangswarteschlange, hey, du hast da was gekauft, und dann müssen wir damit umgehen. Ja. Und in der Zenbox kommt da immer nur gutes Zeug. Ja? Also da kam nie irgendwas Komisches. Und an der Stelle war halt komisch, dass da ein Eintrag in dieser Einkaufs-Queue war, also in dieser Warteschlange, der einfach mal kein Produkt-Identifier hatte. Also diese Dinge werden identifiziert über einen String, und der war halt einfach, das war nicht ein Leerstring, sondern es war nil, also so Objekt wirklich. Der Kunde kam an die Kasse mit einem Warenkorb, genau, und in dem Warenkorb war ein schwarzes Loch. Genau, da war so eine leere Position. Damit hatte niemand gerechnet. Das Problem ist aber, diese Warteschlange lebt so lange, bis man die einzelnen Punkte, Positionen akzeptiert. Ja? Und da wir abgestürzt sind, bevor wir akzeptieren konnten, war dann bei jedem Start wieder dieselbe Situation. Starten des Programms und kaufen. Und noch schlimmer als bei dem anderen Bug, wo man wenigstens Carcassonne löschen konnte, nochmal runterladen und dann dadurch, dass wir, wie wir das gemacht haben im Game Center, seine kompletten Online-Spiele wieder spielen konnte und alles gut war, war es... Ja, also es war dann an der Stelle wirklich so, dass du selbst in allen, du konntest es, die Situation nicht auflösen. Man konnte wir haben keine Chance, dem Nutzer einen Workaround zu geben, dass der dieses Programm laufen lassen kann. Und das war praktisch maximal schlimm, ja. Er wird dafür bestraft, dass er gekauft hat, in dem Zeitraum, wo er gerade diese AGB-Geschichten waren, und ja. Also ich war echt Hölle. Wir haben da alle nicht viel geschlafen die letzte Woche. Wir haben es ja dann innerhalb von einem Tag mehr oder weniger alles gefixt und submitted bekommen, Gott sei Dank. Und auch der Expedited Review ging durch, und einen Tag später dann war das Update vom Update da. Genau, also das war erstmal sehr cool, dass wir den Expedited Review bekommen haben und dann natürlich auch noch, dass wirklich alles behoben war. Also dass die Dinger behoben waren, das war uns, die konnten wir ja nicht testen vorher. Bugs sind natürlich immer noch, man kriegt ja auch Bugs nie ganz aus Software raus, und wir wissen natürlich auch in 2.4.1 schon Bugs, die wir jetzt fixen müssen, dann spätestens im neuen Jahr. Ja. Aber zumindest die richtig bösen Crasher haben wir halt Gott sei Dank erwischt, und jetzt können wir da ein bisschen ruhiger schlafen. Ja, genau. Mia das Kulpa, war so die. Mia Maxima Kulpa und so. Also die Fazit davon, Klimas um Entschuldigung bei allen, die schnell und direkt gekauft haben und da reingerannt sind. Ja, also Menschen mit noch iOS 4 und kleiner, oder Menschen mit iTunes, die im iTunes-Match-Zeitraum gekauft haben. Super sorry. Großes Ding auch noch, Apple macht es einem da auch schon auch schwer. Also ohne jetzt das die Schuld von uns zu weisen, aber es ist eben diese Geschichte im Sandbox-Environment, sowohl bei Game Center als auch bei In-App, hast du überhaupt keine Handhabe, dass du komische Fälle mal bekommst. Ja, da müsste mehr gemacht werden. Da müsste man mehr in der Sandbox an komischen Daten bekommen, die auch real auftreten und Situationen reproduzieren können. Das ist mal so. Gerade wenn du irgendwie sehr alte iOS-Versionen unterstützen willst, macht es dir Apple auch in letzter Zeit immer schwerer, überhaupt noch zu testen. Also gerade so mit 3.1 irgendwas. Das ist so ein Schiff, das so langsam für Apple ganz abgefahren scheint. Definitiv. Also was wir früher oder auf dem Desktop machen konnten, war einfach aus der Versionierung. Also wir haben einfach den Quellcode komplett versioniert an der Stelle. Genau in die Version hüpfen, die wir damals submitted haben. Diese bauen, auf das Gerät testen und dann die neue drüber bauen und wieder testen. Das geht jetzt schon allein nicht mehr. Dadurch, dass Apple so schnell die Zöpfe abschneidet, kann man mit der aktuellen Entwicklerumgebung nicht das alte Programm so bauen, wie es da exakt war. Das heißt, wenn man es nicht aufbewahrt hat in irgendeiner Form. Und auch das ist schwierig, weil das, was man baut und abgibt, ist ein Produkt, das man nicht auf sein Gerät bekommt. Ja. Also man muss praktisch was entweder was, was man über iTunes runtergeladen hat und aus dem Store hatte Backupen, ja, was iTunes hat ja diese Versionen auch noch rumliegen, oder man hat vielleicht wirklich das Problem, es nicht reproduzieren zu können. Du könntest doch submitted a binary noch resignen, oder? Das ich habe das versucht, dann gab es aber wegen den Entitlements wieder Probleme. Ah, ja, dann musst du mit den Entitlements noch was machen und ich weiß nicht, ob das dann noch gut geht. Also das ist alles gar nicht so einfach. Alles gar nicht so einfach, ja. Und ja, das könnte irgendwie besser sein. Und die andere Geschichte war noch, bei Core Data ist es wirklich so, dass die Tools einem wirklich, also Xcode macht einem da wirklich mehr Stöcke im Weg, als es bringt. Weil an der Stelle, wenn man was Neues hinzufügt, dann gibt einem die UI jede Menge Möglichkeit, sich ins Knie zu schießen. Gleichzeitig dieser Fehler, der da aufgetreten ist, ja, das, den hätte man auch checken können. Also so, das kann man automatisiert checken an der Stelle. So ein Hinweis wäre auch nett gewesen. Naja, wir haben es jetzt gelernt. Beim nächsten Mal gucken wir nochmal doppelt so gut drauf und dann passieren. Beim nächsten Mal machen wir andere Fehler. Und dann passieren uns andere Dinge. Ja, genau. Okay. Aber wir haben ja schnell reagiert, hoffentlich. Genau. Wollen wir an der Stelle kurz iTunes Match einschieben, weil haben wir gerade schon erwähnt. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob das kurz geht, aber. Ja, also da wird dann jetzt wieder mehr über Apple geheult, glaube ich. Ich persönlich habe ja iTunes Match noch gar nicht angeguckt. Wie, du hast es noch gar nicht angeguckt? Dann muss ich ja da... Tja, also ich habe einen US-Account und komm jetzt zum ersten Mal so an den Punkt, wo ich was nicht benutzen kann, was ich, wenn ich es benutzen wollte. Weil für einen US-Account mit Match bräuchte man eine Kreditkarte in Amerika. Mhm. Also die kannst du nicht über Guthaben befüttern, dieses Match. Und wenn ich das mit einem deutschen Account machen würde, dann müsste ich ständig meinen Account wechseln und jedes Mal wieder Match aktivieren, soweit ich es gelesen habe. Okay. Und das will ich auch nicht. Und insgesamt weiß ich auch gar nicht, ob ich Match haben will. Was bringt mir denn Match eigentlich? Das ist eine gute Frage. Es ist gar nicht so leicht rauszufinden. Also ich fand die ganzen Informationen, die Apple so liefert, echt dünn dann, wenn du es wirklich verwenden willst. Also an sich bringt einem iTunes Match, man hat einen Rechner, wo ein Hauptrechner, an dem seine Musik liegt, den kann man mit Match abgleichen lassen mit Apple und der iCloud. Dann guckt er alle Songs, die du hast, ob er sie im Store hat und lädt die nicht hoch. Alle Songs, die er nicht im Store hat, lädt er hoch. Artwork und Metadaten auch ein bisschen irgendwie. Mhm. Und du hast da deine komplette Musikbibliothek, so wie du sie hast, in der Cloud und kannst sie dann auf deinen iOS-Geräten mit anhören und angeblich auch auf anderen Macs. Ja. Das heißt aber, die ist dann quasi online und wird on demand irgendwie temporär runtergeladen. Genau, die ist online, du kannst sie jederzeit runterladen und auf den iOS-Geräten wird sie temporär runtergeladen. Wie genau die Situation ist, es gibt diverse... Also das wird irgendwie magisch gecached. Ja, also da gibt es diverse Artikel darüber im Netz, ob das jetzt gecached ist oder ob das on demand runtergeladen wird oder wie genau. Verstehe. Alles nicht so klar. Ja? Meine Erfahrung damit ist dummerweise auch spärlich. Also die Geschichte, die erste, die ich gemacht habe, war halt wirklich zu Hause auf meiner Library iTunes Match aktivieren, kaufen und dann hochladen lassen. Hat so einen halben Tag gedauert. Und ich habe eigentlich schon einen relativ guten Upstream. Und dann war erstmal auf dem Rechner alles in der Cloud. Gleichzeitig wollte ich im Arbeitsrechner schon einstellen, dass ich auch iTunes Match benutze, weil dann, das fand ich ja schön, habe ich gleich mal meine komplette Musik auch in der Arbeit, endlich mal, ohne dass ich die immer über das iPhone hin und her tragen muss oder so. Da war dann erstmal so eine komische Situation, dass ich da auf iTunes Match in iTunes gegangen bin, auch meine Zugangsdaten eingetragen hat, dann hat er irgendwie analysiert und irgendwas gemacht und danach hat er mich gefragt, ob ich wirklich meinen iTunes Match Rechner ändern will, so. Weil man kann nur einen Rechner, also wenn ich jetzt ja sage, dann ersetze ich alle Musik, die jetzt auf iTunes also Match ist. Also quasi eine Master Library. Genau, es gibt irgendwie eine Master Library, aber ich habe seit dem Zeitpunkt auch nicht rausgefunden, wie ich meinen Arbeitsrechner aktiv in die Slave Library, also in dieses Nutz mal iTunes Match mit meinem Account bringe. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich habe iTunes Match, beim Unterpunkt hat er mich immer die Meldung gebracht. Und jetzt hat er aber irgendwie, er zeigt mir alle Songs an, die ich auch auf meinem anderen Rechner hatte. Wie genau dieser Übergang von er weiß, wer ich bin, zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht einfach, weil ich im iTunes Store angemeldet bin, automatisch. Alles so ein bisschen wirr, ja. Okay, aber dann hätte ich das da. Dann haben wir noch so iOS-Geräte. Und auf denen haben wir natürlich auch sofort iTunes Match angemacht. Funktioniert dann auch so, dass man die komplette Library, die man im Moment drauf hat, ersetzt. Ja, also man hat dann erstmal keine Musik, kurzzeitig. Mhm. Und auf meinem iPhone 4S mit iOS 5.0.1 war es dann auch so, dass ich erstmal längere Zeit keine Musik hatte, weil die Musik-App einfach abgestürzt ist beim Starten. Die hat so diesen Default-Screen gebracht, der bei der Musik-App ja nur so ein weißer Hintergrund ist mit ein bisschen Tab unten. Und ist nichts passiert. Dann habe ich irgendwann mal im Internet nachgeguckt, was man denn da so machen kann. Und da hat jemand erzählt, dass er beim Apple Store war und der hat ihm halt seine Settings restored, ja, okay, vom Telefon, was ein sehr, sehr harter Eingriff ist. Ja, mhm. Also das hat mich schon auch genervt und ich habe auch ein paar Settings immer noch nicht wiederhergestellt. Von denen habe ich dann aber gemacht und danach ging's. Ja, danach habe ich jetzt hier auf meinem iPhone in dem Musikplayer so meine komplette Musiklibrary gespiegelt von zu Hause. Also ich sehe die Playlisten, die haben auch ein bisschen extra gebraucht dann auch noch. Man hat auch überhaupt keine Informationen über irgendwelche Art von Progress, ja, sondern es ist einfach so die App und das Zeug ist da oder nicht. Es sind überall diese kleinen Wölkchen dann so bei den verschiedenen Alben und Musiktitel und wenn es nicht auf dem Gerät ist, ist noch ein kleines Wölkchen mit Pfeil nach unten zum Runterladen. Was mir inzwischen passiert ist beim Anhören, dass er ab und zu mal einfach abbricht, so bei Playlisten. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob er es da nicht laden kann oder mal andere Probleme hat. Ich weiß es nicht genau. Eins der nervigsten Nicht-Features ist, dass Smart Playlists nicht mehr gescheit funktionieren, weil Smart Playlists die Sortierung nicht mitnehmen. Das heißt, so alle Smart Playlists, die ich eigentlich benutze, haben so, okay, most recent favorite stuff oder sowas oder nicht so oft gespielt, so Geschichten. Das geht nicht gescheit. Ja, da kannst du von deiner Smart Playlist eine nicht so smarte Playlist als Kopie ziehen. Da stimmt die Sortierung dann wieder, musst du es halt immer wieder mal machen. Manche Playlists habe ich jetzt hier doppelt und ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ja, so. Also den kompletten Unterordner von meinen Smart Playlists habe ich zweimal. I don't know. Ja, und ich von Apple-Seite kann man auch nicht besonders gut nachlesen und ich will es ja eigentlich auch nicht. Ja, es ist ja so eine, ich hätte ja gerne so einen Zustand, wo es dann wirklich funktioniert, aber ich bin jetzt nicht so heiß. Also ich finde gut, dass es als Dienst da ist und der Nebeneffekt ist ja auch, dass du endlich Zeug, das du schon mal gekauft hast, einfach wieder runterladen kannst. Ja, darf man auch nicht vergessen, dass das jetzt endlich geht. Dass du iTunes-Einkäufe auch einfach wieder runterladen kannst, egal ob du bei iTunes Match angemeldet bist oder nicht. Aber an sich, das ist echt, macht nicht viel Spaß. Ich hatte auch nicht viel Zeit, wirklich mich detailliert reinzufuchsen. Ich habe irgendwie Hessi fluchen hören auf Twitter. Also ich habe nach dem ganzen Gefluche, dass ich so von dir und von Hessi so mitbekommen habe, habe ich mir halt gedacht so, brauche ich das überhaupt? Momentan habe ich da gerade keine Zeit für. So. Dann habe ich es auch gar nicht näher angeguckt, weil. Ja, also ich werde wahrscheinlich irgendwie in nächster Zeit mal ein bisschen mehr gucken und ein bisschen meine Musik umorganisieren, wegen ein paar Playlisten, die er mir geschottet hat, weil ich auf der Beta war und so Geschichten. Vielleicht weiß ich dann wieder mehr, aber ja, ansonsten. Ihr könnt nachlesen, es gibt wahnsinnig viele Artikel. Ich glaube, von Ars Technica gibt es einen auch und das Internet ist voll von, was funktioniert wie, vielleicht oder nicht. Wir selber haben jetzt noch nicht so viel Zeit damit verbracht, um wirklich die sinnvollen Tipps zu geben. Smart Playlist-Sortierung geht definitiv nicht. Play Count Update, glaube ich, ging auch nicht von dem, was Hessi gemeint hat, habe ich jetzt aber noch nicht kontrolliert, weil es auch keinen Spaß macht, wirklich das zu testen und auszuprobieren an der Stelle. Und alles andere mal sehen. Also wir sind so ein bisschen enttäuscht. Ja. Wir sind überrascht, wie schnell es ging, dass es in Europa angekommen ist und gleichzeitig aber enttäuscht. Ja, so ist das. Nie zufrieden. Nie zufrieden. Diese Apple-Heinis. Ja, ja. Ja, diese Fanboys. Gut. Wie machen wir das heute? Machen wir das so gemischt, Kaufempfehlungen und Nachrichten oder sortieren wir das jetzt on the fly noch um? Wir haben das heute so ein bisschen hier so verwurschtelt. Ja, mach mal halt mal was, wo du länger sprichst. Dann machen wir super. Okay. Super. Super. Was super. Hört sich irgendwie ganz harmlos an so. Ist es aber gar nicht. Super ist der sogenannte Stop Online Piracy Act. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Ja, das klingt so, als wollte man das haben. Nicht. Und das ist momentan ein Gesetzesentwurf, über den im Haus, also im House of Representatives von den Vereinigten Staaten momentan beraten wird. Und das ist so die aktuelle Horrorvorstellung von allen, die sich für ein freies Internet einsetzen. Weil was im Wesentlichen Gegenstand dieses Gesetzes ist oder dieses Gesetzentwurfs, ist, dass es die Möglichkeit geben soll, dass man Webseiten und Webseiten, die bei also Webseiten, die Copyright Infringement begehen, also Urheberrechtsverstöße, und Webseiten, die behilflich sind dabei, Urheberrechtsverstöße zu begehen, dass man die sperren kann. Okay. Und abschalten. Und es geht um Software oder geht es um Content? Es geht um Copyright Infringement, alles. Copyright. Bilder, Software, Töne, alles, was man halt so urheberrechtlich schützen kann. Serien. Den ganzen Kram. Und das Schöne ist halt an dem Ding auch noch, dass sie das über eine DNS-Sperre lösen wollen. Das heißt, die ganzen DNS-Anbieter müssen da auch noch mitmachen. Mhm. Zumindest wenn sie in Amerika verortet sind. Und an sich ist der Akt, ein urheberrechtsgeschütztes Ding zu streamen, haben sie hier extra auch nochmal aufgeführt, dann auch eine Straftat tatsächlich. Also kein Misdemeanor, okay, sondern eine Felony. Also okay, so, gehen Sie nicht über los, gehen Sie ins Gefängnis und so. Mhm. Ist an sich ein sehr weitreichendes und besorgniserregendes Ding. Mhm. Es organisiert sich oder es organisierte sich auch schon in der Vergangenheit da aus diversen Ecken Widerstand. Ich habe da diverse Podcaster schon gehört, die natürlich sich da dann auch bedroht sehen. Ich habe aus der Gaming-Ecke viel gelesen, da die eben auch diesen Eingriff ins Internet mit Sorge betrachten und natürlich die EFF und sonstige digitale Bürgerrechtsbewegungen sind natürlich auch groß dagegen. Und gerade aktuell wird GoDaddy so ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen, weil die geschrieben haben, sie sind für SOPA. Okay. Relativ langen Blogartikel können wir an der Stelle auch verlinken. Finde ich ein bisschen. GoDaddy ist ein DNS-Registrar. Da DNS-Registrar. Kann man Domains kaufen und okay, so. Und der wird jetzt gerade so, es gibt so boycottgodaddy.org und so. Okay. Und der Icon Has Cheeseburger hat angedroht, dass sie ihre Domains wegnehmen von GoDaddy. Und ich finde die auch ein bisschen seltsam, weil gerade GoDaddy ja so viele Podcasts auch gesponsert hat und da irgendwie Ja, macht jetzt aber ein bisschen was von seinem guten Marketing da kaputt. Das soll der CEO wohl auch so ein bisschen seltsam sein, habe ich gehört. Ja. Aber was liest man nicht? Also auf jeden Fall super. Sollte man im Auge behalten. Ist wieder eins von diesen Horrormonstern, wie ACTA. Ich habe super gehört. Super. Super ist super. Nee, habe ich nicht gesagt. Bitte dieses Sample nehmen und das Klingelton. Ja, genau. Nee, sollte man im Auge behalten. Ist auch noch viel weitreichender als jetzt hier kurz angerissen. Wir verlinken an der Stelle so ein bisschen noch, wo man sich tiefer reingraben kann. Und man kann halt als Europäer auch relativ wenig tun dagegen, weil das ist halt ein US-Gesetz. Und wenn es aber durchkommt, dann ist es eher eh wieder für alle. Dann irgendwie so, oder? Blöd. Das ist schon wieder. Ja, aber wenn wir jetzt in Amerika wären, würde ich sagen, schreibt eurem Abgeordneten, aber sind wir ja nicht. Deswegen habt ihr auch keine US-Abgeordnete und müsst hoffen, dass die Amerikaner das für euch tun. Jo. Ja. Angst. Definitiv. Nun ja. Ganz andere Geschichte. Wir sind ja schon lange der Meinung, dass Messen jetzt irgendwie nicht mehr so der Hit sind. Ich sag das seit 5 Jahren oder so, ja. Genau, aber auch außer die Gamescom irgendwie? Nee, die ist auch nicht der Hit. Okay. Aber da bin ich halt mal, also da, ja, das ist, da habe ich ja auch schon ausführlich drüber geredet, warum ich auf die Gamescom gefahren bin. Aber ja, nee, nicht um neue Spiele zu sehen. Auf jeden okay, Fall. Genau. Aber es gibt ja diese Consumer Electronics Show, die jedes Jahr irgendwie im Januar stattfindet und wo Microsoft einen großen Anteil an der Keynote zumindest hat meistens. Ja, ja, ja. Ja, also das wirklich, wo so wo irgendwie die neuen Slates vorgestellt werden und Big also, Ass Tables. Ich habe da jetzt schon 3 intelligente Kühlschränke gesehen auf so einer Keynote. Ja, definitiv. Und dass jetzt Windows auf ARM läuft. Ja, auf alle Fälle halt so, eigentlich so die große Microsoft Keynote passiert dort eigentlich. Eine der, ja, also es gehört PDC auch noch zum Beispiel. Ja. Aber es ist definitiv so die Consumer Keynote genau, halt im Prinzip. meist aber Microsoft technisch auch viel Zukunftsmusik gespielt wird, die sie dann nie einlösen, aber auch irgendwie die Kinect und so weiter wurde da auch vorgestellt. Stimmt, ja. Und gemacht. Ja, auf alle Fälle da die Consumer Electronics Trade Show. Microsoft hat jetzt gestern, glaube ich, war es, ja, am 21. Dezember mal gesagt, okay, das ist jetzt unser letztes Jahr im Januar. Ja, so. Ja. So, wir machen das jetzt nicht mehr. Und wir werden, weil das passt irgendwie nicht mehr so zu uns. So steht in dem Blogpost. Ja, das ist jetzt relativ wenig Begründung, aber an sich ist das eine richtige Entscheidung, glaube ich. Ja, weil die Zeit von solchen Messen, vor allem, wo die halt wesentliche Bedeutung hatten für die Öffentlichkeit, die ist einfach vorbei. Weil du brauchst halt keine Messe mehr, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, also wenn du was announcen, also wenn du was ankündigen willst, dann musst du da nicht mehr auf die nächste Macworld oder auf die nächste CES warten, sondern kannst es halt selbst machen. Weil übers Internet breitet sich das sowieso aus wie sonst was. Und du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du irgendwelche Zeitungsreporter auf eine Messe hinpferst, um denen dann zu sagen, was sie in ihre Zeitung schreiben sollen. Ja, und gerade Microsoft selber eigentlich auch hat ja, die meisten Produkte sind ja indirekt. Also irgendwie, wenn sie Windows haben, ist es ja auf irgendwelchen Geräten, das wieder ein Reseller, der dann wieder auf dieser Show auch vorhanden ist und dann kann man die Geschichten machen. Also ich finde es schon, ist eher so eine Supportfrage. Ja, ja, und Microsoft hat im Prinzip ja auch zwei Hausmessen. Also die PTC und die, wie heißt die andere? Also einerseits das Gegenstück zur WDC und dann haben sie ja noch diese Windows Keynote-Dings da Messe. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Egal. Auf jeden Fall, Microsoft hat genug Messen, die brauchen nicht auch noch die CES im Zweifel. Und gute Entscheidung meines Erachtens. Ja, also. Ja, ich werde diese Pseudo-Keynote, Keynote des Absurden, wie es ein bisschen vermissen. Ich habe mir den jedes Jahr noch angeguckt und wie der Barmer da so rumgehüpft ist. Und war das auch auf der CES, als Conan O'Brien mit auf der Bühne hatte? Auch mal, glaube ich. Ja, das war lustig. Ja. Als Conan ihn da auf der Bühne verarscht hat. Ja, es ist eine schräge Show-Geschichte. Also ich werde die Show vermissen, obwohl es auch anstrengend war. Ja, ja, aber es sind eh kein, also die lustigen Leute sind da jetzt eh nicht mehr. Billy macht ja das nicht mehr und da Steve Ballmer irgendwie zugucken, muss jetzt auch nicht sein. Ja. Nun ja, nun ja, nun ja. CES. Ja, fürs 3DS gab es neues Zeug. Ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie den rauszukramen. Ich habe ihn rausgekramt und deswegen steht er ja auf der Liste, weil, also erstmal muss ich jammern, weil ich habe dieses 3DS mal wieder rausgepackt und habe dann versucht, erstmal meine Software zu updaten und also entweder ist mein 3DS kaputt oder die ganze Experience ist total kaputt, weil ich drücke auf Software Update, dann lädt er irgendwie so 2 Megabyte und stürzt ab. Ja, und dann drücke ich wieder auf Software-Update, dann hat die 2 Megabyte schon mal gecached und dann lädt er wieder ein bisschen und auch schnurzlangsam. Ja, also ich habe da irgendwie dick Internet und das 3DS lutscht halt irgendwie so ein paar Bytes aus der Leitung. Mhm. Und dann dauert es, also ich habe echt 5-mal oder so diesen Software-Update-Prozess angestoßen, bis er dann fertig war. Okay. Und dann hat er das installiert und dann gab es diesen Eurosport Kanal, dachte ich. Juhu! Ja, so neu. Jetzt in dieser Firmware mit Eurosport. Mhm. Ja, außerdem kannst du jetzt 3D-Videos machen auch. Ah, Videos? Ganz ernsthaft? Mhm. Oh, das fände ich ja ganz lustig, weil für Bilder sind die auch... auf 240 Videos. Ich weiß, aber für Bilder ist die Auflösung wirklich viel zu gering. Für Bewegtbild könnte es durchaus Spaß machen. Muss ich durchaus mal zu Weihnachten mitnehmen. Aber das eigentliche Feature ist der Eurosport-Kanal. Okay. Und was dieser Eurosport-Kanal macht, ist, wenn du ihn anklickst, dir zu sagen, dass du jetzt in den E-Shop gehen musst und da die Eurosport-Software runterladen musst. Okay. Und wenn du die Eurosport-Software runterlädst, was ich dann aus Spaß gemacht habe, weil mich interessiert dann doch, was diese Eurosport-Software tut, ist, die Eurosport-Software startet dann und fragt dich, ob sie per Buttpass im Hintergrund Werbevideos runterladen darf von Eurosport. Okay. Und Sportvideos, aber da steht so Sports and Promotional Videos. Mhm. Und dann sagt ich, nö. Und dann tut sie nichts. Und dann tut sie genau nichts, diese App. Weil du kannst nicht mal in die App reingehen und dann in der App ein Video runterladen. Mhm. Das geht nur über Spotpass und nur, wenn du dir erlaubst, dass sie dir irgendwie Notices schickt. Okay, großartig. Also, what the fuck? Ja, also was bringt mir dieses Ding? Ja, also oh. Ja. Naja, aber was ich eigentlich machen wollte und weswegen ich auch meinen 3DS geupdatet habe, ist, ich bin ja Botschafter. Ja, ich auch. Des Planeten 3DS. Ich bin in diesem tollen Nintendo Ambassador-Programm, was heißt, du warst doof genug und hast unsere Hardware gekauft, bevor es irgendwie Software dafür gab. und bevor wir den Preis nach unten korrigiert haben. Und dafür kriegt man jetzt so ein bisschen Spiele. Es gab ja vor geraumer Zeit, und wir haben auch schon drüber geredet, Nintendo Entertainment System Spiele, also Famicom Spiele. Yep. 10 Stück, glaube ich, auch. Ich weiß nicht genau, wie viel es war, Pain in the Ass, hier runterzuladen. Ich habe sie alle runtergeladen, genau. Irgendwie so Ice Climber und so Kram. Metroid. Metroid, genau. Original Metroid habe ich. Ja. Zelda war auch mit dabei, kurz angespielt. Das Original Zelda, genau. Genau. Ja. Also es waren da schon gute Titel dabei. Es war ein bisschen nervig, es runterzuladen. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt wieder. Es gibt nämlich Game Boy Advance Spiele für die Ambassadoren. Ja, auch 10 Stück an der Zahl und alle irgendwie A-Teil, also AAA hätte ich es beinahe gesagt, also alle richtig gute Titel im Prinzip. Da ist Mario Kart dabei für ein GBA, da ist was ist denn noch? F-Zero dabei, da ist ein Zelda mit dabei, also Minish Cap. Minish Cap ist eines der besten Zeldas. Ja, also und Fire Emblem ist auch mit dabei. Okay. Also ein sehr gutes Rollenspiel. Ich kann jetzt noch mal kurz gucken, ob ich die Liste hier noch mal finde. Sind es dann wieder nur Ambassador Releases oder kann man die auch kaufen, wenn man sie kaufen will? Man kann die nicht kaufen, lustigerweise. Immer noch. Nur für die Ambassadors. Und es gibt auch keine Pläne, sie noch zu veröffentlichen. Echt? Ja. Also so zumindest meine Informationen zur Zeit gerade. Kann ich das ist doch bescheuert. Ja, ist total bescheuert. Also was es noch gibt, ist Super Mario 3, also Super Mario Advance 3, Yoshi's Island. Den habe ich gar nicht gespielt. Cool. Metroid Fusion ist auch ziemlich cool. WarioWare Incorporated. Mega Micro. Es gab ein WarioWare fürs GBA. Fürs GBA, echt? Das wusste ich gar nicht. Mario vs. Donkey Kong fürs GBA. Okay. Wario Land 4. Sehr lauter gute Titel jetzt im Gegensatz zu Kirby and the Amazing Mirror. Ich muss jetzt, ich bin weg, ich lade runter. Also gute Titel eigentlich. Ja, ja. Und das Runterladen hat halt bei mir ungelogen 4 Stunden gedauert. Aber du hast doch jetzt mit dem Update das tolle Feature, dass du im Hintergrund runterladen kannst. Ja, genau. Du kannst, bis ich mich in diesen eShop einloggen konnte, habe ich ja eigentlich schon 5-mal eine Fehlermeldung bekommen, dass gerade der eShop überlastet ist und jetzt Fehler 055637i aufgetreten ist. Mhm. Ja, und das immer wieder, ja, und immer kryptische Fehlercodes. Ja, aber irgendwann war ich dann drin und habe dann diese Downloads alle einzeln angestoßen und du kannst in der Tat jetzt sagen, lad es doch in Spotpass runter. Ja, das habe ich gelesen. Wie lad es jetzt in Spot, also im Hintergrund, dachte ich. Nein, nicht Hintergrund. Du kannst sagen, ladet mir das in Spotpass runter. Das bedeutet dann, dass er nicht im Hintergrund lädt, sondern dass er es runterlädt, sobald du dann dein 3DS weglegst. So schlafen legen. Zuklappst. Also dieses Schlafen legen mit Spotpass on. Genau. Hintergrund ist nicht. Also wenn du das anklickst, passiert nichts, bis du das Ding zuklappst. Exakt. Du kannst, aber du kannst deine Spotpass-Download-Queue quasi mit Titeln füllen, die du runterladen willst, irgendwann mal, wenn du das Ding zumachst. Nintendo! Aber, ja, Hintergrund ist nicht. Und dann habe ich halt im Vordergrund runtergeladen, weil das irgendwie auch doof ist. Und dann, dauert das halt alles. Tja. Okay, aber es gibt Dinge umsonst, weil du zu früh gekauft hast und du musst dich nur ein bisschen darüber ärgern, wie du rankommst. Ja, ja. Und das funktioniert halt auch wieder über diese schon gekaufte Titel. Also man geht in Setting, man schon gekaufte Titel und kann dann nochmal runterladen, obwohl man zum ersten Mal runterlädt. Genau, also auch noch diese absurde Geschichte. Ja. Okay, aber dann hat man tolle GBA-Titel. Also alles, was du da gesagt hast, würde ich gerne nochmal spielen, glaube ich. Also Minish Cap wahrscheinlich nicht nochmal, weil Zelda, wenn man mal durchgespielt hat, braucht ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Aber die anderen Titel würde ich schon gerne spielen, also werde ich mir die dann auch holen. Und ja, ansonsten kann man ja mit Mario Kart 7 durchaus spannend Zeit verbringen, finde ich. Ja, das ist auch schön. Es gibt ja inzwischen kann man sich das Ding kaufen, wenn man resistent ist über die ganzen Ärgernisse, die man hat, weil es gibt genug Spiele, also es gibt ein paar Spiele, die gut sind. Ja. Also die Mario-Zelda-Abspielmaschine hat jetzt tatsächlich Mario und Zelda und deswegen kann man es jetzt kaufen. Genau, und Mario Kart. Ja, Mario. Mario ist Mario. Ah, ja. Genau. Aber dann kommen wir ja, kommen wir doch mal noch zu Marcells Gesellenstück. Was willst du das so nennen? Okay. Ich weiß es nicht. Wie nennt man das denn? Also wir haben ja da jetzt irgendwie schon am Anfang gesagt, wir hatten irgendwie Releases gehabt und so und haben dann nur über die Fehler gesprochen, die wir mit Carcassonne gemacht haben. Genau. Wir haben ja auch sonst noch Software rausgebracht die Woche und auch eine, die schon sehr lange bei uns reift. nämlich Evil Quiz. Ja. Und da hat jetzt Marcel dran gearbeitet und hat das dankenswerterweise in einen Zustand gebracht, in dem man es veröffentlichen kann, innerhalb der letzten 3-4 Monate. Ja. Und das ist jetzt rausgekommen. Es liegt bei uns schon länger rum und wir arbeiten schon lange dran. Aber bisher haben wir es irgendwie nie in diesen Release-Modus reinbekommen. Ja, und jetzt haben wir es irgendwie auch noch rausgepusht. Was ist es? Ist es so ein Quiz? Ein Quiz, und zwar ein Multiple-Choice-Quiz. Genau, so vom Fragenstil, so ein bisschen wie, also von der Struktur her zumindest, so wie wer Millionär, eine Frage, 4 Antworten. Genau. Und dann noch die ein oder andere Bonusfrage, die entsprechend was zum Eintippen hat, so ein bisschen glücksratmäßig, oder was zum Schätzen, wo man ein bisschen hinscrollen muss auf den Schätzwert und dann schätzen muss. Genau. Und dazu gekommen ist es, wir haben einen Bekannten, der schreibt Quizfragen beruflich. Quiz-Autor. Ja. Habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber cool. Und der schreibt halt unter anderem auch für Wer wird Millionär und die Besserwisser und früher auch für Riskant. Mhm. Zuffi! Blickwinkelkonzentration. Ja. Und der hat uns mal gefragt, ob wir da irgendwie Lust hätten, mit ihm das zu machen, weil er hat irgendwie so ein bisschen Potenzial, so Fragen mal anzubringen, die er im Fernsehen jetzt nicht unterbringen könnte, weil sie ein bisschen zu fies sind oder ein bisschen zu... Ja. Von der Thematik her zu gemein. Ja, und also kannst du ja auch nicht im Fernsehen irgendwie nach dem Streubär fragen, zum Beispiel, wenn es um den Problembären geht und so. Also selbst so kleine Dinge, die kann man sich halt bei einem Computerspiel eher erlauben, als im Fernsehen wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist es endlich fertig und man kann es sich kaufen. Genau, passend zu Weihnachten. Passend zu Weihnachten, genau. In der böseren Stimmung ist. Für einen Euro. Für einen Euro kriegt man 222 Cent. Fragen. Die können ja schon mal eine Runde halten. Und wenn man dann noch nicht genug hat, kann man noch jeweils einen Pack für ein weiteres Euro, also 2 Packs haben wir, dazu kaufen mit weiteren 222 Fragen. Man kann es alleine spielen, dann ist es so ein, haben wir Books of Evil genannt, ist so ein ganz langer Fragenmarathon. Man will praktisch, die Idee ist, durch alle Fragen durchzukommen. Es sind immer 11 Fragen in einem Buch. Und da muss man schon kämpfen. Genau. Der Schwierigkeitsgrad ist schon auch dem Szenario angepasst. Ja, also teuflisch schwer im Zweifel, wie man so schön sagen. Und es gibt aber auch so einen Multiplayer an einem Gerät. Genau. Ich schreibe immer, quetsch dich mit deinen Leidensgenossen vor das Gerät. Ja, genau. Ist auch, kann man auch zu zweit und zu dritt spielen. Muss man halt so ein bisschen sich rangeln. Genau, dann spielt man 11 Fragen und also im Endeffekt ein Buch vom Solo-Modus. Kann gleichzeitig also jeder kann eine Antwort geben. Und ja, also uns macht Spaß. Was man nicht vergessen darf, auch ist, wir machen auch noch eine Frage des Tages jeden Tag, also jeden Tag brav aufmachen und reingucken. Genau, kann man sammeln. Weil die Frage ist nicht nur für den Tag da, sondern die wird auch einfach mit in die Fragenbibliothek von der App eingespeist und taucht dann auch weiter auf. Das heißt, man kann die Books of Evil dann länger spielen, wenn man genug gesammelt hat, dass es weitere Bücher gibt und man kann natürlich auch im Multiplayer kommen, dann die Fragen vorbei. Mir ist heute aufgefallen, ich muss jetzt auch mal in der Nicht-Sandbox spielen. Ja. Weil ich habe seit wir es released haben, ich habe noch nicht in der Nicht-Sandbox gespielt. Und das sieht ja doof aus, wenn ich selbst mein Spiel spiele. Das sieht man ja auch. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich habe auch noch nicht so weit gespielt. Ich habe jetzt 10 Bücher beantwortet bisher. Und eigentlich müsste ich ja auch mal alle durch, aber das, ich meine, wir haben die getestet und wir haben alle Fragen oft gesehen. Das ist jetzt nicht so fair. Ja, ja, ja. Können genau, wir nicht die Highscore-Listen oben. Genau, es liegt daran, dass es nicht fair ist. Genau. Aber guckt euch mal an. Damit auch genug der Eigenwerbung an der Stelle. Jo. Ja. Das nächste Thema ist eins, das du hier drauf geschrieben hast, und das ist, das erklärt auch, warum ich in letzter Zeit so viel über Next lese. Ah, ja, und zwar, es ist nahezu genau 15 Jahre her, dass Apple Next gekauft hat. Und zwar war das am 20. Dezember 1996. Wichtiger Schritt, guter Schritt. Damals, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen von euch, war Apple so im Begriff, nicht genau zu wissen, wie denn das nächste Betriebssystem aussehen sollte, hat sich selber an was verschwurbelt, was nie was geworden ist, hat kurzzeitig noch mit BOS geredet, ob sie vielleicht BOS auch kaufen will. Ja, und dieser Star Wars-Wahnsinn, dieser Copland-Wahnsinn. Ja. Also die haben sich da wahnsinnig verschwurbelt und haben Gott sei Dank, kann man jetzt im Nachhinein sagen, wirklich Next gekauft. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich auf dem Mac wäre, wenn sie das nicht getan hätten. Also ich bin ja erst mit macOS 10 dazugekommen, wirklich. Und ich mochte viele von dem alten Kram nicht. Und die Technologien, die wir alle verwenden jetzt, also die jetzt alle iOS-Entwickler verwenden, die auf dem Desktop zu programmieren. Die Hosentasche ist jetzt von Next, ja? Zumindest deren Inhalt. Ja, wirklich, das ist alles von der Idee her und von der Art und Weise, wie es angelegt ist, Next-Technologie, und die war einfach für die Zeit großartig und ist immer noch sehr gut. Ja, hat sich im Nachhinein jetzt als sehr guter Zug herausgestellt. Ich habe gelesen, also Cable von Panic hat geschrieben, er hätte damals, als das passiert ist, sich ein T-Shirt gemacht, wo drauf stand, Apple plus Next is what the fuck, also WTF. So, und how wrong I was, war sein Zitat dazu. Ja, definitiv. Ja. Wobei, die haben ja auch noch macOS 9 programmiert ohne Ende, und für die war das ja alles irgendwie seltsam. Ja. Also von objektorientiert bis sonst irgendwas und langsam und Display Postscript. Ja, tja. Genau. Aber das war ein ganz wichtiges Ding. Davon zehren sie noch viel. Sie haben natürlich trotzdem viel oben drauf gemacht und verpackt und verändert. Aber auch, es gibt ja immer noch genügend Next-Leute bei Apple, und ich hoffe, das bleibt auch noch länger so, weil die schon in die richtige Richtung ziehen, finde ich. Definitiv. Genau. Gut. Vor 15 Jahren. Vor 15 Stunden. Okay. So grob, also kann ja keiner überprüfen, weil, na gut, Sie wissen, wann wir aufnehmen müssen. Egal. auf jeden Fall, vor kurzem gab es im Mac App Store eine neue Software, die ich an dieser Stelle erwähnen möchte, als herausstellenswert. Und zwar ist es ein Spiel. Also dieses Spiel kennen wir vielleicht schon von der Xbox und von Steam, glaube ich, auch. Weiß gar nicht. Ich glaube, für den PC gibt es es auch schon. Mhm. Es ist die Rede von Limbo. Lass uns nicht über Steam reden. Ja. Limbo heißt das Spiel. Limbo heißt das Spiel. Ich glaube, wir haben hier auch schon mal in der Xbox-Version darüber gesprochen. Bestimmt hier oder in anderen Podcasts. Ich denke, es war hier. Mhm. Auf jeden Fall, man spielt einen kleinen Jungen, und die Darstellung ist eine sehr scherenschnittige. Ja. Also es ist quasi alles schwarz-weiß. Nicht nur quasi, es ist alles schwarz-weiß. Und auch sehr monochrom. Ein paar Graustufen. Ja, aber es geht schon Richtung Monochrom im Prinzip. Ja. Und man ist dieser Junge, man sieht eben nur die Silhouette dieses Jungs und läuft da durch einen dunklen Wald, ja, so vom Gefühl her. Und muss dann da Rätsel lösen und Gegnern ausweichen. Und das ist halt eher so ein Puzzlespiel als jetzt so der klassische Baller, hau drauf, Gun and Run Titel Gedöns, das man sonst so kennt. Genau, es ist so, weiß ich nicht, so der Anfangs Prince of Persia Geschichte, bisschen Prince of Persia Heart of Darkness, glaube ich, hieß das eine, was auch so ein Animation, also was so komplett animiert war, aber bunt, und auch diese Geschichte hatte. Wie heißt das auf Japanisch, dieses Outer World, und auf Flashback? Ja, genau. Flashback auch noch, also die Art von Spielen ist es. Es ist relativ kurz, aber das ist ein angenehmes Kurz, finde ich. Also es ist einfach eine sehr schöne Einheit, um durchzuspielen. Also wie ich es damals durchgespielt habe, hätte ich mir so ein, zwei Rätsel noch ein bisschen öfter verwendet, gewünscht, aber lieber zu wenig gemacht, als irgendwie so immer wieder das Gleiche. Ja? So. Und halt auch angenehm schwer eigentlich. Also es ist jetzt nicht zu leicht, dass man es durchlaufen kann, und es ist auch nicht zu schwer, dass man es irgendwie gar nicht drauf käme. Es hat halt so diese ein, zwei Momente, wo du halt so denkst, scheiße, wie geht es denn jetzt überhaupt, und dann da ein bisschen rumhängst. Und also man kann schon ein bisschen hängen bleiben, aber das fand ich dann auch ganz okay. Und das hat so ein, also das erste Mal, ich will es jetzt nicht spoilern, aber das erste Mal, wenn du da so auf den Gegner triffst, das ist schon, das haut rein. Ja. Da bin ich wirklich Obwohl die Grafik halt so simpel ist im Prinzip, bin ich richtig aus dem Stuhl gehüpft. Ja. Ja, Empfehlung, jetzt auch im Mac App Store für $10, glaube ich. Mhm. Oder? Ja, $10 waren es. Also so 8 Euro. Einfach mal runterladen, spielen, wenn ihr es noch nicht auf der Xbox habt. Das ist definitiv eine Empfehlung. Definitiv. Aber wenn wir schon bei Konversionen sind. Wenn wir schon bei Xbox sind. Bei Xbox, okay. Ja. Gut. Oder? Dann selber Xbox. Ich hätte es vorhin geschlossen. Das leitet alles ineinander über heute. Das ist Wahnsinn. dann das bringe ich nochmal rein. Und zwar, das ist wieder Nintendo eigentlich von der Quelle her, habe ich mich gestern per Twitter darüber gefreut, dass Lost Winds erschienen ist. Ach ja, richtig. Auf iOS. Und jetzt fürs iPad und fürs iPhone verfügbar ist. Lost Winds ist ein kleines Independent-Spiel gewesen auf diesem, das mal auf den Nintendo eShop. Auf der Wii, auf alle Fälle eine Wii-Entwicklung, so wie World of Goo auch am Anfang. Am Anfang WiiWare, ja, vielleicht heißt es WiiWare. Eins dieser Spiele, die knuddelig sind und gut. Worum geht's? Man ist so ein kleiner Junge und man spielt den Wind, also Windgeister. Man spielt den Wind, aber man bewegt mit dem Wind den Jungen, oder? Genau, den Jungen bewegt man ein bisschen direkt, also man kann ihn irgendwo hinlaufen lassen, aber der kann nicht hüpfen. Mhm. Also hat man noch mit dem Wind dazu, um ihn praktisch noch ein bisschen höher zu treiben und so Dinge zu machen. Und man kriegt mit der Zeit auch noch mehr so Naturgewalteigenschaften, die man dann eben über viel Streichen und durch die Gegend fahren auswählen kann. Ist ein sehr, sehr schön gemachtes Spiel. Ich habe es damals auf der Wii sehr gerne gespielt. Mhm. Es ist ein bisschen vom Pacing her langsam. Das heißt, man ist viel am Rumlaufen und ein bisschen durch die Gegend angucken. Es ist aber eine sehr schöne Gegend und sehr liebevolle Gegend. Ja, und ich muss gestehen, ich habe den Nachfolger auf der Wii nicht mehr gespielt. Okay. Also es ist schon so, dass irgendwie für mich ist es ein bisschen zu langsam von dem, was passiert. Aber es ist ein sehr schönes Spiel und es kostet jetzt, glaube ich, ein paar Euro nur im App Store auch. Und wenn jemand so ein bisschen auf diese Art Spiel steht, dann ist es auf alle Fälle eine Empfehlung. Das Internet hat mir gesagt, dass sie die Steuerung recht versaut hätten. Mhm. Ich habe jetzt mal so den Anfang auf dem iPad gespielt und muss sagen, nö, die Steuerung ist ein bisschen fummelig, weil man halt diese Windstöße halt immer so mit so Wischern mit dem Finger machen muss. Und das hat man auf der Wii halt mit der Wiimote gemacht, was ein bisschen... Ja. So ein bisschen windiger ist. Du hast vor 3 Jahren bei Bits und so oder Games und so, ich weiß es nicht mehr, hast du auch drüber gesprochen und damals schon gejammert, dass die Steuerung ein bisschen doof ist. Genau, also die Steuerung ist halt genauso nur mit Fingern jetzt. Mhm. Und ab und zu ist es relativ fummelig, den irgendwo hinzubekommen, weil jetzt muss er erst hüpfen und dann muss man nochmal gleich den Windwischer machen. Aber für meine Begriffe ist die Steuerung genauso wie auf der Wii. Ja, also das ist halt diese indirekte Mechanik, dass der Junge erstmal hüpfen muss und dann muss man ihn nochmal zweimal irgendwie mit dem Wind drüber wischen und ein paar Dinge machen und das hakelt ab und zu, aber es ist ein sehr fein gemachtes Spiel und freut mich, dass es jetzt auch für iOS verfügbar ist. Genau. Ja, muss ich mir definitiv auch besorgen, weil ich habe es auf der WiiWare, es war in der Tat WiiWare übrigens, habe ich es nicht gespielt und du hast ja bis jetzt nur Gutes darüber verloren, außer so über die Steuerung. Insofern muss ich mir das auch mal angucken, definitiv. Ja. Aber wo wir gerade bei der Xbox waren, okay, und das war jetzt nicht Xbox gerade, sondern Wii, aber davor waren wir bei der Xbox, diese neue Xbox, das neue Dashboard von der neuen Xbox, das hat ja diesen Sky-Go-Kanal. Ja. Und da hatte ich die Überleitung vorher geplant. Weil dahin du wolltest ja über Sky was erzählen. Genau, ich wollte über Sky was erzählen, weil ich will ja irgendwie schon lange irgendwie einen guten Weg finden, bezahlen zu können für amerikanische Serien im Originalton. Ja, verständlich. Und Sky hat ja zumindest mit ein paar Serienkanälen den O-Ton im Programm und auch ein paar von den Serien, die ich gerne sehen würde, ziemlich live. So. Ja, also zum Veröffentlichungstermin in Amerika. Genau. Live. Genau. So in dem Sinne. Also habe ich mir gedacht, jetzt machst du es endlich mal. Außerdem habe ich noch einen Gutschein von einer Bekannten bekommen, die bei Sky arbeitet. Transparenz. Der mir das ein bisschen günstiger macht, aber gar nicht so viel günstiger. Mhm. Und dann habe ich mal Sky bestellt. Okay. Genau. Und deswegen habe ich jetzt mal so diese komplette Sky-Erfahrung durchmacht. Noch nicht komplett, weil das ist ein ganz schöner Aufwand. Aber Und außerdem habe ich noch Kabel Deutschland, was nochmal eine ganz andere Box Can of Worms aufmacht. Mhm. Also, wo fange ich da an? Also SkyGo. Fangen wir mal mit SkyGo an, weil das ist das, was man dann bekommt, wenn man auf den iOS-Geräten ist. Also und wenn auf man der Xbox. Und auf der Xbox. Und da ist es so, auf der Xbox kriegt man den vollen SkyGo-Content, auf dem iPad auch. Auf dem iPhone kriegt man nur Sport, Fußball und Fußball. Was zum Teufel? I don't know. Ja. Okay, Sport und Fußball interessiert mich nahezu null. Ich finde das eine schöne Aufzählung, Sport und Fußball, das trifft es genau. Und Serien kriegt man auf SkyGo leider auch nicht. Das war so eine kurze Hoffnung, dass man vielleicht auch irgendwelche Serien on demand mal kurzzeitig haben könnte, aber also das hätte man wahrscheinlich nicht. vorher auch nachlesen können. Nicht nur nicht auf dem Telefon, sondern überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Da gibt es nur das Filmangebot und auch da, glaube ich, nur eine Auswahl. Also es ist nicht das, was in, also nicht alle Filme, die da irgendwie über Cinema, HD, Fuba, Sky-Kanal kommen, sondern halt eine Auswahl davon. Old Media, Why You So Dumb. Genau, also schwierig. Und die SkyGo-App selber funktioniert soweit. Für mich das Hauptproblem ist, da ist halt auch Sport, Fußball und Fußball immer wieder drin in der UI. Mhm. Und bei Filmen ist so ein Tab und ansonsten nix. Ja, also die ganze App besteht aus Schedules und Live-Fernsehen für Fußball und anderen genau Sportarten. Genau das, was ich auf dem iPhone und auf dem iPad machen wollen würde, eher als einen Film zu gucken, nämlich Serien zu gucken, ist nicht drin. Genau. Also genau, ich kann jetzt nicht, und das, obwohl für die ganzen anderen Geschichten durchaus Streaming im Programm ist. Ja? Also es ist so, für die Fußball-Live-Geschichten wollen sie natürlich streamen und streamen auch. Sie könnten auch ihre Serienkanäle zumindest streamen an der Stelle, tun sie aber auch nicht. Naja. Genau, aber so Filmangebot ist ganz nett, was sie da ab und zu so haben. Also hier, was weiß ich, Inception ist da gerade am Start oder Iron Man 2 oder Prince of Persia und mein Gott, hat das Filmangebot. Hm. Hier auch. Zack. Ach, scheiß Interface. The Social Network zum Beispiel ist auch gut. Die Harry Potters jetzt dann und egal. Also egal. Relativ reichhaltiges Filmangebot finde ich schon auch okay. Ist halt so ein Auto-Abo und die wählen für mich aus. Finde ich nicht so dolle, aber ist halt so ein Konzept. Jetzt habe ich natürlich aber trotzdem das Problem, ich würde die multiplen Tonspuren, die sie auch auf den Receiver und so weiter haben, gerne benutzen. Mhm. Und kannst du vergessen, weder auf der Xbox noch auf dem iPad kriegst du die Originaltonspur. Ist nicht dein Ernst, oder? Auf den Film. Na super. Ja. Echt nervig. Genau. Also die Filme kriegst du auch nicht auf Englisch? Nee. Mein Gott, Vater im Himmel. Wenn du Englisch haben willst, hilft dir nur der Sky Receiver unter deinem Fernseher. Dann erzähl doch was zum Sky Receiver unter deinem Fernseher. Der Sky Receiver unter meinem Fernseher hat mich erstmal in das Jahr 1999 zurückversetzt, wo meine Eltern irgendwie den ersten digitalen Receiver für Satellitenfernsehen bekommen haben. Ja. Und da hat sich nicht viel getan, meine Damen und Herren. Das Interface ist ähnlich beschissen, wie es immer war. Sender umprogrammieren, also Senderreihenfolge einstellen ist die Hölle. Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man es macht, ja, es gibt so bei dieser Skybox so eine Favoritenliste. Die Sender von 1 bis irgendwas sind, weil alle die Sender selber haben festprogrammierte Nummern von Skype, die irgendwie so bei 100 starten und dann irgendwie querbeet sind. Und man kann so die ersten 100 favoritenmäßig belegen. Wenn man das aber wirklich tut und dann speichert, dann ist es ungelogen 10 bis 20 Sekunden, wo der Receiver nicht reagiert. Also pro Kanal oder was? Pro Kanal, also du kannst es in diesem einen Interface machen, wo du die Kanäle wirklich umsortierst und dann halt beim Speichern am Ende. Okay. Wenn du nicht speicherst, ist es auch weg, deine Veränderung auch so. Macht Sinn, ja, total. Und wenn du dann unterwegs merkst, okay, den Sender willst du eigentlich gar nicht und dann so aus Favoriten entfernen, was auch so in diesem Hauptmenü geht, kannst du das auch nicht. Also dann kannst du schon, aber die 20 Sekunden musst du warten. Ja, ist ganz komisch. Dann kommt noch dazu, warum auch immer, ist es super intransparent, welche Sender man jetzt bekommt und welche nicht. Durch die Kombination, dass ich jetzt nicht über Satellit bin, sondern über Kabel Deutschland, habe ich auch noch die Situation, dass manche Sender ich über Kabel Deutschland kaufen müsste und ich das noch nicht gemacht habe. Also da muss ich irgendwie 2-3 Euro im Monat zahlen, damit ich die bekomme. Und das sind teilweise auch Sender, die aber auch im Sky-Angebot irgendwie so halt mit drin sind. Also Sci-Fi zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sci-Fi wirklich da mit drin ist oder ob I don't know. Es ist komplett intransparent, welche Sender ich wie bekomme, und der Receiver ist so, dass du musst auf den Sender gehen und dann siehst du, ob du den Sender hast oder nicht. Ja, also du musst, aber es ist so ein Digitalreceiver wie E und G, das heißt, der cache da nichts, er weiß nichts. Es ist wirklich so, du musst ein bisschen warten, wenn du auf dem Sender bist, und da sind irgendwie 200, 300 Sender und davon gehen vielleicht irgendwie 100, wenn überhaupt. Dann, ich hätte ja gerne immer standardmäßig die englische Tonspur gerne, weil dafür habe ich es ja eigentlich gekauft, kann man auch nirgendwo einstellen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich zu einem Sender switche, muss ich dann nochmal die Tonspur ändern. Vor allem auch jedes Mal, wenn du umschaltest. Genau, jedes Mal, wenn ich umschalte, muss ich die Tonspur ändern. Bei dem Sky Plus ist jetzt ein Harddisk-Recorder dabei, da kann ich wenigstens Zeug aufnehmen lassen. Das ist schon mal ganz positiv. So TiVo-Style quasi. So TiVo-Style, genau. Kann sagen, okay, ich will jetzt alle Folgen von dieser Serie, die laufen, alle von der Serie. Das hat jetzt auch ganz gut funktioniert die ersten paar Tage. Was wiederum peinlich ist, ist, dass der Fernsehstream dann wieder so mit Vorlauf aufgenommen wird, weil irgendwie können sie das eben nach wie vor nicht, dass sie nur die Sender aufnehmen, beziehungsweise es ist eine Einstellung im Receiver. Ja, ich weiß nicht genau, warum die Einstellung da ist. Wahrscheinlich, weil es ab und zu sonst nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich meine aufgenommene Sendung habe, dann habe ich immer noch die vorherige Sendung ein bisschen dran. Der einzige Vorteil, den ich gesehen habe, ist, dass man trotzdem zum Anfang der Serie springen kann. Also irgendwo haben sie dieses Programmsignal. Aber wenn sie das Programmsignal haben, dann brauchen sie eigentlich den Anfang nicht aufnehmen. I don't know. Hölle. Genau, da haben sie mir noch die falsche Karte geliefert, weil je nach Kabelanbieter muss man eine unterschiedliche Dekryptokarte haben. Das heißt, ich habe erstmal Sky aktiviert und dann ging nichts. Dann hatte ich nur Sky Go. Und dann haben sie mir die für Kabel Deutschland geschickt, weil sie wussten irgendwie nicht, dass es Kabel Deutschland ist und kein privater Kabelanbieter. Und in diesem Auswahldialog, wo ich das bestellt habe, habe ich wohl Kabel angegeben, und also irgendeine Kabel und nicht Kabel Deutschland. Auch das ist wieder was Eigenes. Und so... Jetzt kurze Zwischenbilanz ist, also für den Zweck, den ich es gerne gehabt hätte, nämlich für englischsprachige Serien möglichst zeitnah ausgestrahlt, angeguckt zu bekommen und zu bezahlen, ist es mir auf alle Fälle eigentlich nicht wert, diesen Umstand komplett zu machen. Also man hat so wenig davon. Also das Einzige, was mich da wirklich freut, ist, dass ich jetzt irgendwie Arte HD habe. Ja, das ist ganz schick. Hättest du auch anders bekommen. Nee, da müsste ich per Kabel wieder entsprechend zahlen müssen. Also Kabel zockt mich ja in dem Sinne ja auch ab, dass sie praktisch als Analogsignal einspeist in unsere Hausanlage. Ja. Da kriegen sie schon irgendwie Kohle für. Aber für die HD-Sender müsste man nochmal ein Abo bezahlen. Ja, ich will nur sagen, so. für Arte HD musst du dir nicht Sky kaufen. Nee. Aber ich brauche so einen Digitalreceiver, und wenn ich den von Sky habe oder von Kabel, weiß ich auch noch nicht. Und wie das jetzt genau dann ist bei Kabel ist, dass ich diese Karte bekomme, weiß ich auch wiederum nicht. Und ja, also Sky an sich überhaupt keine Empfehlung für das. Ich wollte es aber auf alle Fälle mal gemacht haben, dass ich mal weiß, wie das so ist. Ja, ja. Ich habe ja so ein bisschen die Vermutung, du hast so eine Tendenz zu Technologie-Masochismus. Ja, man muss es ja mal wieder angucken. Also ich hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, dass Receiver heute noch genauso scheiße sind wie vor 10 Jahren, ja, und das ist ungelogen so, der braucht zu lange, er hat am Anfang, wie ich ihn ausgepackt habe und angesteckt habe, hat er gesagt, es ist ein Software-Update da, und das hat er sich übers Fernsehsignal irgendwie so Videotext, Fuba, wie auch immer, das sich gezogen wird. Das dauert eine halbe Stunde. Und da kommt so ein Dialog, dass es jetzt eine halbe Stunde dauert, bitte nicht ausschalten, so. Und dann steht da unten aber starten und ist der einzige Knopf, der geht und selektiert ist, und den siehst du nicht. Ja, ich habe jetzt erstmal eine halbe Stunde gewartet, bevor ich den Knopf gedrückt habe erstmal. Ja? So. Das ist, oh. Also im Chat wird gerade erwähnt, man soll das doch mal mit Entertain Home vergleichen. Nein, dazu sind wir dann definitiv nicht. Nein, ich mache das nicht mehr so genug. So eine Experience dieser Situation ist echt noch, also boah, ist echt schlimm. Und da habe ich inzwischen, ich habe ja schon relativ oft so einen amerikanischen Film und eine Serie über ein Apple TV ausgeliehen. Und das ist zwar scheiße teuer und nicht ganz legal abgesichert, weil ich es in Amerika einen Account habe, also ich zahle nicht dafür. Aber hey, so what? Das funktioniert. Ich drücke da kaufen und es läuft, und ich habe ein Menü, mit dem ich mich auskenne, und es ist schnell. Ja, also allein diese Bedienverzögerung von so Receivern, ja, und diese Fernbedienungshölle, die ich dann da auch noch habe. Ah, nee, alles nicht wert. Und also, Sky Go. Ja. Man könnte jetzt so denken, also mal, abgesehen davon, dass bei Sky Go keine Serien laufen. Aber wenn man jetzt mal so Sky Go jetzt nur für Filme, nur Sky Go gerne hätte, geht nicht. Ja, man muss wirklich so einen Receiver und so einen Anschluss und so eine Kryptokarte aktivieren. Also man muss die Kryptokarte auch aktivieren, um deinen Account bei Sky freizuschalten. Das heißt, du kannst gar nicht nur diesen Teil nutzen. Dieses Medienpack, oh, naja. Naja. Okay. Gut. Wir empfehlen nicht, genau, Sky zu kaufen. Genau. Und Kabel Deutschland empfiehlst du auch nicht. Kabel Deutschland empfehle ich im Sinne von Internet ist toll, weil es ist so eine Box, da kommt Internet raus und da ist nicht nochmal PPOE über sonst irgendwas. Ja. Ja. Und das ist, funktioniert super. Das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Genau, wie heute. Aber es ist so ein München-Zentralausfall oder so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz Desaster. Okay. Da kommst du natürlich auch irgendwie auf der Hotline nicht durch. Also kein Internet zu Hause für mich heute. Hoffentlich kommt es noch vor morgen, sonst ist hier kein Fernsehen und kein gar nichts so. Ist auch doof. Aber was ich dann gemerkt habe bei der Recherche, wo ich jetzt, ich habe wegen den Sendern, wollte ich auch irgendwie gucken, ob ich jetzt nicht so 1-2 Euro dann, um wenigstens das HD-Signal von den Sendern zu haben, um auf meinem Fernseher nicht diese doofe Suppe angucken zu müssen, abgescalten Analogfernsehen, wenn ich dann mal Fernsehen gucke, was ich eh nicht so oft mache oder nicht so brauche, weil ich es über das Internet mache, habe ich mir gedacht, okay, diese Senderpakete wollte ich da mal anrufen. Diese Hotline war total überfordert, hatte gemeint, vor 10 Minuten geht gar nichts. Bin wirklich hier so in der 40 Cent pro Minute Schleife für 10 Minuten würde ich da hängen. Das habe ich auch gedacht, ihr könnt mich mal. Weiß ich nicht genau, was da passiert. Aber ich habe mir meine Rechnung angeguckt und ungefragterweise, wahrscheinlich irgendwie automatisch beim ersten Bestellen, haben die mir ein Sicherheitspaket auf meinen Account gebucht und das wohl seit Anfang an und in den ersten 3 Monaten ist der kostenlos, deshalb ist mir der nicht aufgefallen am Anfang und seitdem, weil das so eine regelmäßige Zahlung ist, die kontrolliere ich nicht alle. Und da ist mir aufgefallen, das Sicherheitspaket kostet jetzt 3 Euro im Monat einiger Zeit. Aber dafür ist dein Internet sicher. Ja, ist ganz toll. Also erstmal muss man herausfinden, was es ist. Ja. Ja. Und es ist wohl irgendeine Kombination aus Virenkiller und Firewall für Windows. Ja, das ist praktisch. Eben, ich habe einen Mac, ich kann damit, ich kann es nicht mal nutzen. Ja? Und ich habe das da automatisch drauf. Und ich habe auch im Online-Interface nichts gefunden. Ich kann Zeug zubuchen, aber ich kann nichts abbuchen. Ja? Ich kann meinen Vertrag nicht so verändern, dass es was ist. Und jetzt haben sie 100 Mbit gemacht, demnächst. Und haben mir gedacht, bestelle ich vielleicht und dann vielleicht beim Vertragswechsel kann ich irgendwie Einstellungen machen. Nee, also diese Sicherheitsoption wird weiter zugebucht, weil die war ja im letzten Vertrag. Also online kann ich das gar nicht machen, also müsste ich jemanden am Rohr haben, das geht gerade irgendwie gar nicht, weil der Ausfall sie überlastet und was weiß ich. Nicht so schön. Alles eine Pein. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Nun ja. Ich denke, so im Wesentlichen hätten wir dann die Themen durchkaut, die wir uns so aufgeschrieben haben. Wir haben irgendwas übersprungen. Games Center CX habe ich übersprungen. Genau, eben. Ja, und da war da vorher noch eine Nintendo. Genau. War da vorher schon mal ein Metroid. Wir haben zu viele Überleitungen heute. Ja. Games Center CX ist eine japanische Serie, die davon handelt, dass ein mit 30-jähriger Mensch, Mann, gezwungen wird, Videospiele, Retro-Videospiele zu spielen. Okay. Und zwar bis zum bitteren Ende. Gezwungen heißt in dem Kontext, ihm wird aufgetragen, also es ist die Story außenrum, die sie so ein bisschen veralbernderweise dann immer erwähnen, ist, er ist da irgendwie Chef von der Firma oder Abteilungsleiter von der Firma und in der Firma müssen halt Videospiele durchgespielt werden und das ist dann seine Challenge, dass er jetzt zum Beispiel Metroid durchspielen soll. Ja, und dann sitzt er da und spielt halt Metroid durch und wird dabei gefilmt und sitzt dann halt damit unter 14 Stunden oder 18 Stunden und spielt dieses Videospiel. Und es ist herzzerreißend lustig, wie sich der da durch dieses Videospiel oder durch die Videospiele durchquält. Weil man kennt das von sich selbst so, man bleibt irgendwo hängen und dann bleibt er halt irgendwo hängen in dem Spiel und dann wird so eingeblendet, so eine Stunde später, immer noch der gleiche Screen. Ja, du siehst so, man kann ihm beim Verzweifeln zusehen und wenn er es aber dann schafft, dann freut er sich halt wie ein Honigkuchenpferd. Und also was da ein Spannungsbogen in so eine simple Videodurchspielgeschichte quasi reingezogen wird, dadurch, dass du jemanden siehst, der sich da durchkämpft, Ist echt erstaunlich. Also macht tierisch Spaß, dazu zu gucken. Okay. Ich habe jetzt mal ein bisschen dran geguckt, weil du hast mir von dem Ding ja schon erzählt und ich hatte jetzt nicht Zeit, in Ruhe da zu gucken. Ja. Aber was mich überrascht hat nach deiner Beschreibung war, dass ja das wahnsinnig, also es ist durchsetzt mit lauter Zwischeneinblendungen und irgendwelchen Geschichten, die so, also bis es überhaupt mal losgeht, dauert schon relativ lange, ja. Weil halt dieser Auftrag, den er hat, also welches Spiel er wohl spielen muss und so weiter, so beschrieben wird mit irgendwas und er dann nochmal Recherche macht, ob er vielleicht Samus nackt sieht am Ende. Ja. Und also, es ist. Und das ich habe halt auch dieser japanische Fernsehstil, wo irgendwie alles, was gesagt wird, wird nochmal groß eingeblendet auch. Mhm. Und es gibt Untertitel, es gibt Übertitel, es gibt Seitentitel. Ja, also dieses, wir pflastern das ganze Fernsehbild mit Text zu, ist im japanischen Fernsehen schon auch sehr verbreitet. Okay. Und was ich ganz schön fand, womit ich auch nicht gerechnet habe, dass sie das Spiel erklären, während er spielt, wirklich auch, dass sie wirklich erklären, okay, das Spiel ist jetzt so ein Spiel, das ist ein Aufbauspiel, ist nicht so typisch für Nintendo gewesen. Du musst jetzt hier Energie sammeln oder jenes. Und ja, also ich fand es ein sehr, sehr interessantes Format. Ja, es ist auch darüber hinaus noch sehr interessant, weil sie machen halt auch viel, was Videospielkultur an sich noch angeht. Was du gerade erwähnt hast, so einfach erklären, was gerade gespielt wird. Dann gibt es auch so Segmente, wo eben gesagt wird, wir gucken jetzt mal, was ist 1986 an coolen Spielen rausgekommen, von Konami zum Beispiel. Mhm. Und dann erklären sie halt irgendwie die 5, 6 Titel, die Konami 1986 rausgebracht hat, irgendwie alle nochmal kurz und zeigen Bilder dazu. Okay. Sie haben ein Segment, wo sie so Spielhallen besuchen. Ja, also so richtige japanische Arcades, kennt man hierzulande ja nicht so wirklich, aber da kriegen sie so Post von wegen, hier guck mal, hier gibt es zum Beispiel in Akihabara gibt es irgendwie eine coole Spielhalle, geh da mal hin. Und dann gehen sie da hin und spielen Spiele und machen so eine kleine Doku quasi über die einzelne Spielhalle. Mhm. Oder gebraucht Video Spiele laden oder so. Also es ist halt so Außenreportagen machen sie auch. Und definitiv eine Empfehlung. Es macht sehr viel Spaß. Gibt's vereinzelt auf YouTube mit Untertiteln. Und wenn man tiefer im Internet sucht, findet man auch noch mehr. Aber wie lang sind die Folgen so? Also ich hätte am Anfang gedacht, so die 15 Stunden sind nahezu umgeschnitten. Nee, also das hätte ich auch interessant gefunden. Also die aktuellen Folgen, also es gibt die erste Staffel, die sind sehr kurz. Also da sind so 15 Minuten immer gewesen, weil da war das noch ein Segment von einer größeren Sendung. Mhm. Und seit er seine eigene Sendung hat, ist das eine Stunde. Ist auch ein klassisch Videospiel, oder? So wie die Powerplay entstanden ist. Ja, genau. seit er das eben selber macht, ist es eine Stunde. Und also minus Werbung, so 50 Minuten oder so. Und er ist mittlerweile in der 15. Staffel, glaube ich, und es wird immer noch gedreht. Und definitiv muss man mal reingucken. Also wenn man sich ein bisschen für Retro-Spiele begeistern kann, dann muss man nicht nur den Retro-Zirkel hören, sondern auch Game Center gucken. Game Center CX. Game Center CX. CX, okay. Ja. Gut, aber damit haben wir dann tatsächlich alles auf unserer Liste durchgelabert. Sind auch gar nicht so weit weg von unserem Ideal. Okay, gar keine Überlänge bei der letzten Sendung. Ja, du hast da so schnell gesprochen am Anfang, gar nicht Luft geholt. Ja, ich habe schon gehört, aber es war halt auch so aufregend. Ja. Aber es gibt erstmal Glühpunsch. Genau, es gibt Glühpunsch und wir wünschen euch allen ein frohes Fest. Ihr wartet wahrscheinlich vielleicht gerade, wenn ihr das hört, aufs Christkind. Ja, also noch ein bisschen warten und vielleicht doch mal die Folge hören oder so, weil ansonsten ist ja ein Podcast zum Moment ein bisschen dünn. Außer ihr guckt das Video von Onkel Tim, das jetzt gerade neu rausgekommen ist bei Raumzeit. Der hat seinen Parabelflug. Also ein stundenlanges Video über seinen Parabelflug. Echt? Nee. Ja, doch. Voll toll. Kann man gucken. Gut auch, Aber ansonsten frohes Fest, guten Rutsch. Ja. Und wir haben jetzt, bevor wir auf Wiedersehen sagen, kündige ich nämlich noch den Rausschmeißer an dieses Mal. Ja. Das ist nämlich dieses Mal eine besondere Überraschung von den Cody Monkeys, ein Live-Mitschnitt von der Weihnachtsfeier. Und wenn ihr das aushaltet, dann haltet ihr viel aus. Ciao, ciao. Servus. Kann ich das an jemanden abgeben? Ich kann, glaube ich, nicht spielen und weiter. Was ist ein Partridge? Ein Partridge ist ein Fasan. Ein Fasan im Birnbaum. Oh Gott. Ihr müsst da mitsingen. Das sag ich euch gleich. Das ist das. Ach so. Also, und das Lied geht so. Hörst zu, damit ihr das gleich mitsingen könnt? Ich kann es auswendig. Ich bin voll überzeugt, ja. Hörst du, damit ihr das gleich mitsingen könnt? Das geht. On the first day of Christmas, my true love gave to me. Du musst genauso mitsingen wie alle anderen. A partridge in a pear tree. So, das probieren wir jetzt nochmal. Und dann? Und noch nicht weiter swipen. Das ist nur Foto-Dings. Ah, muss ich swipen. Also. This is on the first day of Christmas, my true love gave to me. Ihr müsst mitsingen, ich fange jetzt nochmal an. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Sehr gut. Das ist schlecht lokalisiert. Eins. Also. I Partridge. Nächstes Slide, bitte. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Sehr schön, ihr habt das Schema auch sofort erkannt. Okay. Nächstes Slide, bitte. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Wollte ich gerade schon wieder fragen, was für Pappenscheiße ist, wenn man Dutch spielt hier. Ich hab's schon vorhin wieder vergessen. Aber es passt dazu, weil alles andere ist auch. Partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. So, jetzt kommt die fette Umkehrung, jetzt ändert sich das ganze Lied. 11:12. Wie singt man die aus? Und ihr müsst die, das hört ihr dann gleich, ihr müsst die auch machen. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Oh, was? Ja, ich weiß, es ist beim Export kaputt gegangen. Ihr müsst euch jetzt das merken. Es ist nicht schwierig. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Gib mich mal nach. Ein kleiner Wurf. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies dancing, eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Posse Storm würden jetzt Piratenwitze machen. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me ten lords a-leaping, nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 2 lords a leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a Yay. Ja, das sind die Weihnachtslieder.